Zur Gratulation zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas starteten die Delegationen der Ministerien der Regierungen, Parteien und Organisationen sowie die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in vielen Ländern vom 9. bis zum 13. Mai den Botschaften der TVRK in ihren Ländern einen Besuch ab. An den Kunstwerken, auf denen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, legten die Delegationen des Ministeriums für revolutionäre Streitkräfte Kubas, der Demokratischen Khmer-Partei Kambodschas, des Fußballvereins der Armee des Königreiches Kambodscha und des Taekwondo-Vereins Kambodschas, der Generalsekretär der Arbeitspartei der Demokratischen Republik Kongo, der Generalsekretär des SETKA der Arbeitspartei von Bangladesch, der Vorsitzende des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise Blumenkörbe und Sträuße nieder und erwiesen Hochachtung. Aus gleichem Anlass schickten der gemeinsame Ratsvorsitzende des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds, der Präsident des italienischen Generalfinanzzentrums, der Vorstandschef des Rates der Internationalen Finanzgruppe für den Austausch mit dem Ausland Italiens, der Chefsekretär des Komitees für Energiefonds Zungfa in Hongkong, der Vorsitzende der Emperor Group und der Generaldirektor der GmbH für Tourismus Jinli in China, den Vertretungen der TVRK in ihren Ländern Blumenkörbe.